Ende der warmen Tage zeichnet sich langsam aber sicher ab. Nach einer gefühlten Ewigkeit kehrt also dein Reiseleiter durch die Welt von der elektronischen Musik zurück aus der Sommerpause und liefert wieder hörenswertes, vergessenes und brandaktuelles für Ohr und Tanzbein. Jede Woche bietet Ampere Platz für Ungehörtes und Unerhörtes als Podcast oder Spotify-Playlist. Eine Horizonterweiterung auf Knopfdruck also. Die ganzen Grillgelage, Rooftop-Sessions und Daytime-Partys während der warmen Münze sind auch bei uns nicht spurlos vorbeigegangen. Zum Saisonstart ziehen wir die loco-flockigen Vibes also weiter und spielen den Soundtrack für kreisende Vödli, Bump and Grind mit deinen Liebsten und weiteres unkontrolliertes Zappeln in der Sonne. Sound von dort, Sound von hier, immer mit dem Herzen der Zukunft. Ich bin der Benny und das ist Ampere auf SRF Virus. That you love me in every way. You love me once, you love me twice. But my boy haven't been so nice. You used to hold me, you used to feel me. You used to kiss me, you used to touch me. You used to please me, you used to please me. You used to love me, you used to touch me. Footwork-inspirierte Tune mit den oldschooligen Soul-Vocals, die gerade gelaufen ist, heisst Loving Touch vom englischen Produzent Fracture. Weiter geht's mit dem Track Bellion von Il Blue, ein Song, der UK Funky vom Konservengenre zum kredibilen Clubmaterial rehabilitiert hat. Frisch-fröhlich elektronisches Geblubber auf dem Londoner Qualitätslabel Hyperdub. Den Namen kann man sich übrigens gerne merken. Aus diesem Haus kommt heute nämlich noch mehr. moody, herausfordernd und definitiv Teil von einem Meilenstein. Das ist der Hyperdub-Chef Code9 in Kollaboration mit dem verstorbenen Space Ape. Der Track heisst Love is the Drug. Mit dem Album Black Sun haben sie im 2011 ein kleines Meisterwerk erschaffen, das sich ganz, ganz tief in unsere Herzen gespielt hat. Frisch aus dem Labor, direkt ins Bein, das ist Thomas Kami mit Negative Ecstasy, ein Track, der Pariser Club Sounds mit britischer Basstradition verbindet. Der Tune hat der Festivalsommer bereits gehörigen Schaden angerichtet, spielbar ist er aber trotzdem noch. einer meiner liebsten Tracks von dieser Woche. Das ist L.A.P.S. mit Who Me. Ihr Name ist eine Abkürzung für Ladies as Pimps. Dahinter verbergen sich Alicia Matthews und Cassie O.J., die zwischen Dub, Post-Punk und Techno irgendwie alles produzieren, was ihnen Freude bereitet. Who Me ist unsere Favorite von ihnen. Wir empfehlen auf jeden Fall die Frauen-Kombo im Auge und natürlich im Ohr zu behalten. Who Me? I is the queen. Queen. Yeah, me bad. Yeah, me bad. Just like machine. Queen. Gone. Queen. Why you go do? Queen. When me wine real hard pan you? Wine. Qui moi? Je suis la reine. Je suis fort. Ça c'est certain. De des cieux. Comme de bonbon. Comme de bonbon. Comme de bonbon. Comme de bonbon. Délicieux. Comme de bonbon. Comme de bonbon. Comme de bonbon. Comme de bonbon. Who me? I is the queen. Queen. Yeah, me bad. Yeah, me bad. Just like machine. Bon. Why you go do? When me wine real hard pan you. Wine. Moi, je suis la reine, je suis fort, ça c'est certain, délicieux, comme de bonbon, comme de bonbon, comme de bonbon, comme de bonbon, comme de bonbon, comme de bonbon, comme de bonbon, délicieux, comme de bonbon, comme de bonbon, comme de bonbon, comme de bonbon. Who me? I is the queen. Yeah, me bad, just like machine. Gone, gone, gone, gone. Why you go do? When you wine real hard on you, wine. Qui moi? Je suis la reine. Je suis fort. Ça c'est certain. Délicieux. Comme de bonbon. Comme de bonbon. Comme de bonbon. Comme de bonbon. Délicieux. Comme de bonbon. Comme de bonbon, comme de bonbon, comme de bonbon. Langsam und dezent creept sich im Hintergrund bereits ein weiterer UK-Funky-Tune rein. Das ist der Genius-Remix vom Dubstep-Klassiker Night im Original vom Wunderkind Benga. Gerne für einiges geht, ist seit längerem bekannt, nur geht das auf dieser Seite vom Röstiger Abend gerne mal vergessen. Die Dudes hinter dem Brand Mental Groove leisten krasse Arbeit und veröffentlichen Erstklassics aus längst vergessenen Zeiten. Wie das Ding da zum Beispiel, das ist Chromosome mit Rush Me, eigentlich aus dem 91, aber mit einem feinen Update auch heute noch einen garantierten Kontrollverlust. Ampere, dein Stromstoß bei SRF Wiels. We'll be right back. Nach diesen oldschooligen Vibes befördern wir uns wieder zurück ins Jetzt. Der Tune, der reinkommt, heisst R7 und ist vom französischen Künstler De Grandi. Glitzerige Sins und ein treibender Rhythm garantieren 1A Session-Material aus der Stadt von der Liebe, 100% vorwärtsdenkendes Rave-Material auf dem Label Paradox Club. Falls es ein Tune aus diesem Podcast verdient hat, auf Repeat zu laufen, hast du jederzeit die Möglichkeit, unsere zwei Spotify-Playlists zu abonnieren und dir deinen Lieblingsstuff direkt in deine eigene Liste zu kicken. Ampere Certified. Das war Scratcher DVA mit dem Track Ganja, ein Redaktionsfavorit seit a very long time. Trippy, obszön und ziemlich verballert bringt der Produzent die besten Qualitäten von Hyperdub. Ja, schon wieder. Schön auf den Punkt. Weiter geht's mit dem Track Batucada von K-Lone. Die Schallwellen experimenteller Natur aus Bristol sorgen für das nötige Bass-Workout. In heimische Gefilde. Das Bieler Label Creaked Records hat eine Schwäche für zuckersüße Dancefloor-Momente und mit Gregor Rhythmen kommt die volle Bandbreite zum Zug. Der Lausanner Musiker und Labelboss operiert seit 2010 ganz präsent im Nachtleben. Wer auf Indie-Dance steht, sollte auch mal einen Blick auf sein Label Raoul Records werfen. Der Track heisst Tears of Joy, She's Drunk, an der Remix-Regler. Nach Zürich mit ordentlich Sonne im Gepäck. Die ehemals bessere Hälfte von Blick & Lex hat sich längst der Tanzmusik gewidmet und brilliert nicht nur als international gefragter DJ, sondern auch als Produzent und Labelbetreiber. Die entspannt balearischen Klänge von Too Hot gehören zu den schönsten Momenten von seiner fantastischen neuen LP Cosmic Shift. Wer es noch nicht gehört hat, soll sich am besten auf Spotify schlau machen oder das Ding gerade beim Plattenladen des Vertrauens ordern. Streets are crowded and the city's hot. Smoke on the block coming out the pipe. I hit my eyes and I just can't get up. Girls selling rock at the corner shop. Better get to bed before the sunshine sets. But the peeps that are dancing in the hallway say too hot. And the youths that are tripping in the staircase say too hot. You're knocking at the door, there's a boombox rocking so hot. Ihr hört noch immer Ampere hier auf SRF Virus und auch 45 Minuten tief im Podcast innen bleibt das Mantra dasselbe. Elektronisch, kompromisslos und immer jenseits vom Tellerrand. Die folgenden Artists sind in England daheim, in den Staaten aber richtig am Brennen. Das ist Ivy Lab mit dem Track Jetlag. Eine angenehm kitschige Nummer, die sich wie ihr ganzes Arbeiten irgendwo zwischen Bass, Hip-Hop und Trap befindet und in einer gehörigen Portion Zukunft lange in meiner Daily Playlist gesehen ist. Thank you. Jetzt noch einen Ghetto-House-Klassiker, denn keine Sendung bei Amper wäre vollständig ohne eine gehörige Portion ignorante Randomness zum Schluss. Das ist der US-Amerikaner DJ Dion, straight out of Chicago, mit einer ganz klaren Message. Sinn ist das, was wir gesehen mit Ampere auf SRF Virus. 55 Minuten Kompromisslosigkeit aus der weiten Welt von der elektronischen Musik. Immer handpflückt von deiner persönlichen Musik vorgehauen. Keine Angst, auch nächste Woche sorgen wir wieder dafür, dass du genug Material für deine Playlists findest, um an dem einen idealen Moment deinen Crush von deiner ach so liten Music Selection zu überzeugen. Vergiss nicht, Virus auf allen gängigen Socials zu abonnieren und der Spotify-Playlist zu folgen, um immer auf dem neuesten Stand zu sein bezüglich All Things Ampere. Die Vorfreude auf die kommende Saison können kaum grösser sein. Es wird wieder einige Specials geben, alles aber zu seiner Zeit. Danke fürs Zuhören, ich bin der Benni und das ist Ampere auf SRF Virus. Can't see me. Cause I can see you. Shake that shit. Shake what your mama gave you.